Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. Machen Sie beim Hören Übung 23 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 6 Uhr die Nachrichten. Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Schulz will in seinem Wahlprogramm Korrekturen an der Agenda 2010 fordern. Er sagte der Bild-Zeitung, Fehler zu machen sei nicht ehrenrührig. Wenn sie aber erkannt würden, müssten sie korrigiert werden. Konkret signalisierte Schulz dem Bericht zufolge, die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I verlängern zu wollen. CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeld setzt sich für strengere gesetzliche Regeln gegen Sozialbetrüger unter Asylsuchenden ein. Ein derart Verurteilter könne nicht einfach weiter so am Asylverfahren teilnehmen, sagte Hasselfeld den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als Beispiel nannte sie die Verwendung verschiedener Identitäten, um an Sozialleistungen in verschiedenen Bundesländern zu gelangen. Die Grünen kritisieren die Bahnpolitik der Bundesregierung als verfehlt. Die Deutsche Bahn lasse eine klare Strategie vermissen, heißt es in einem offenen Brief an Kanzlerin Merkel, aus dem die Deutsche Presseagentur zitiert. Unterzeichnet haben das Schreiben unter anderem Parteichef Özdemir und der Fraktionsvorsitzende Hofreiter. Der zurückgetretene Bahnchef Grube hinterlasse ein Unternehmen in der Krise, heißt es weiter. Zwischen Management, Aufsichtsrat und dem Bund als Eigentümer gebe es kein Vertrauen mehr. Die Grünen kritisieren auch das Engagement Merkels für das umstrittene Milliardenprojekt Stuttgart 21. Soweit die Meldungen. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Die Lösungen und die Transkription der Nachrichten finden Sie wie immer in Ihrem Begleitheft.